Die Nullzinsphase spielt Benko in die Hände. Die Geldbeschaffung läuft fast wie die Mechanik einer Automatikuhr. Überall suchen große institutionelle Anleger nach neuen Geldanlagen. Wie etwa die RAG-Stiftung aus dem Ruhrpott, gegründet, um die Ewigkeitslasten des Steinkohlebergbaus in Deutschland zu finanzieren. Letztlich, um das Ruhrgebiet vor dem Einsturz zu bewahren. Deren damaliger Stiftungsvorstand, Werner Müller, Bundeswirtschaftsminister AD, will das Stiftungskapital vermehren, um die Milliardenkosten für das Wassermanagement hinsichtlich der vom Bergbau hinterlassenen Stollen stemmen zu können. Bisher haben wir zu einem Großteil in Staatsanleihen angelegt. Da deren Zinsen aber derzeit niedriger sind als die Inflation, findet Werteverzehr statt, so Müller in einem Interview mit der Rheinischen Post 2013. Künftig wolle man bis zu 35% der Anlagen in die private Wirtschaft investieren. Wir halten beispielsweise nach Mittelständlern in Deutschland, der Schweiz und Österreich Ausschau, die bereits eine starke Position im Markt haben. 2017 entscheidet der Stiftungsvorstand über den Einstieg bei Signa. Die RAG erwirbt einen Anteil an der Prime in Höhe von 5% und der Development in Höhe von 3,5%. Fast zeitgleich schlägt auch der Landwirtschaftliche Versicherungsverein aus Münster, LVM, zu. Benko weiß um die Nöte der Versicherer und Stiftungen, die darauf angewiesen sind, Rendite zu erwirtschaften. Vertreter der RAG-Stiftung ziehen sogar in den Aufsichtsrat der Signa Immobiliengesellschaften ein, bleiben da aber weitgehend unsichtbar. Bei der Signal Iduna stößt Benko ebenfalls auf offene Ohren und Geldtaschen. Auch wenn er sich für Fußball kaum interessiert, geht der Milliardär immer wieder mal mit den Vorständen zum Bundesliga-Ligisten Borussia Dortmund. Seit nunmehr 50 Jahren sponsert Signal die Gelb-Schwarzen, auch die Topmanager der Chemiefabrik Evonik, größter Besitz der RAG-Stiftung, kann Benko dort treffen. Man habe die Berichterstattung in den vergangenen Jahren natürlich verfolgt und sich immer wieder gefragt, wie wohl man sich mit Signa fühle, erzählt ein Vorstand der Signal Iduna im Herbst 2023. Am Ende beruhigen sich die Manager selbst. Man habe ganz wenig nachrangiges Kapital, ganz wenig Genussscheine. Das meiste sei in Hypotheken und in ein paar erstrangigen Anleihen, erklärt er. Es sei für Signal Iduna immer wichtig gewesen, in den renommierten Lagen engagiert zu sein und damit ordentlich besichert. Am Ende des Tages sei die Argumentation für den Fall, dass etwas schiefgehen sollte, gewesen: Dann gehöre einem das Alsterhaus in Hamburg, der Oberpollinger in München, der Elbtower in Hamburg und der Kaufhof in der Hohenstraße in Köln. Insgesamt stecken mehr als 1 Milliarde Euro der Signal Iduna in der Signa. Fast ein Drittel des gesamten Investments deutscher Versicherungen bei Benko. Von der R+V über die Allianz bis hin zur Munich Re. Und wegen der stark gesunkenen Immobilienwerte wurden die Verluste aus dem Benko-Engagement deutlich höher, als sich das Management noch im Herbst 2023 einredet. Statt rund 80 Millionen Euro, wie da noch angenommen, musste die Signal Iduna schließlich etwa 230 Millionen Euro abschreiben. Davon aber ist in den wilden Wachstumsjahren der Signa mit ihren glänzend polierten Bilanzen noch lange nicht die Rede. Benko pflegt sein Image als Arbeitswütiger, das kommt bei den Geldgebern gut an. Jemand, der sein Geld verdient und es nicht bloß erhält. Für ihn sei es ein guter Tag gewesen, wenn er dauerhaft gearbeitet habe, erzählt ein Manager. Urlaubte Benko auf seiner Yacht, lud er seine Top-Leute auf die Roma ein, um dort von morgens bis abends zu tagen. Teilweise seien dabei die Kinder um die Führungskräfte herumgesprungen. Nicht immer sei das effizient gewesen. Später konferierte Benko gerne in seinem neu errichteten Haus in Igels bei Innsbruck mit Büro- und Konferenzräumen im Erdgeschoss. Dem Management bot er bei mehrtägigen Sitzungen dann das Gästehaus auf dem Anwesen an. Selbst im Chalet N, der Luxushütte in Lech, eigentlich zur Erholung gedacht, findet Benko kaum Entspannung. Die schenken ihm allenfalls Zigarren und Rotwein. Er ließ sich selbst das Mittagessen am Schreibtisch servieren. Mit dem frischen Geld hegt Benko neue Expansionspläne, um sein Kerngeschäft zu stärken. Nach dem Immobiliengeschäft, dem Handel, plant er nun den Einstieg ins Mediengeschäft. Seine Reputation will er ebenso absichern wie die Zinsen. Es ist Mai 2019, als ein Video Österreich erschüttert und weit darüber hinaus wirkt. Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung veröffentlichten einen Filmausschnitt auf ihrer Website, der den damals amtierenden Vizekanzler Heinz-Christian Strache, FPÖ, angetrunken und mit sehr legerem T-Shirt in einer Villa auf Ibiza zeigt.